Mitten in dem kleinen Teich steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers füllt die Bücher sind aus Schnade. Zu dem Pavillon hinüber. Sitzen Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern, manche schreiben Verse nieder. Ihre seinen Ärmel gleiten rückwärts, ihre Seiten Mützen hocken, lustig tief im Nacken. Alles auf dem Kopf stehen in dem Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie ein Halm und steht die Brühe.